Hey Alter, wisst ihr was? Was tönt ist nicht die Gewalt, sondern die Selbstverteidigung. Die Selbstverteidigung. Die Selbstverteidigung. Die Selbstverteidigung. Die Selbstverteidigung.